Statistisch gesehen ist es zudem wahrscheinlicher, sehr viel zu erben, wenn man ohnehin schon viel verdient, wie eine Untersuchung des DIW basierend auf dem sozioökonomischen Panel ermittelt hat. Männer erben zudem öfter viel Vermögen als Frauen und die allermeisten GroßerbInnen stammen aus Westdeutschland. Menschen, deren Eltern aus der ehemaligen DDR stammen, ziehen beim Erben den Kürzeren, denn in der DDR war es so gut wie unmöglich, Privatvermögen aufzubauen. Entsprechend stellte das DIW fest, dass Menschen in Ostdeutschland nicht nur weniger Vermögen besitzen, sondern auch seltener und weniger erben. Zwischen 2002 und 2017 im Schnitt nur 52.000 Euro. Westdeutsche erbten dagegen im selben Zeitraum durchschnittlich 92.000 Euro. Ungleichheit ist also erblich. Bestehende Vermögensungleichheiten setzen sich über die Generationen fort. Dem Erbe sei Dank. Ob ihr erbt oder nicht, liegt nicht in eurer Hand, hat aber großen Einfluss auf euer Leben, denn mit einem reichen Erbe erwirbt man zugleich einen wesentlich leichteren Zugang zu Bildung und Netzwerken und damit die Chance, selbst ein Vermögen aufzubauen und wachsen zu lassen. Eigentlich wäre der Zeitpunkt, wo Vermögen von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, eine gute Gelegenheit, um Geld und Chancen wieder gerechter zu verteilen, weil Erbschaften das Musterbeispiel von Vermögen sind, das man durch nichts verdient hat. ExpertInnen sprechen von leistungslosem Einkommen. In der Realität aber müssen in Deutschland ErbInnen von Riesenvermögen kaum etwas abgeben. Jedes Erbe ist einmal erarbeitet worden, kontert Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner, als wir ihn in seinem Ministerium interviewen. Nicht vom Erben, aber vom Erblasser. Und es ist doch eine natürliche Eigenschaft des Menschen, den Nachkommen etwas Wertvolles hinterlassen zu wollen. Mag sein, entgegnen wir. Aber deswegen ist Monopoly ja auch so ein langweiliges Spiel. Am Anfang haben alle ungefähr gleich viel, doch sobald jemand durch viel Würfelglück Straßen und Hotels angehäuft hat, sind alle anderen chancenlos. Sicher steht hinter vielen Vermögen nicht nur Glück, sondern auch Leistung, aber eben die Leistung derjenigen, die das Geld verdient haben und nicht die Leistung der nächsten Generation. Durchs Erben wird die Ungleichheit an die nächste Generation weitergereicht. Mindestens 50% der Vermögen in Deutschland wurden nicht erarbeitet, sondern geerbt, schätzt eine Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Der Finanzminister sieht das anders. Das alles leistungsfreies Einkommen zu nennen, ist für mich eine Verzerrung. Denn da hat jemand eine Leistung erbracht. Er hat ein Eigentum, das ist seins. Er oder sie stirbt jetzt, gibt es an seine Kinder weiter, seine Lebensleistung. Und dann greift der Staat darauf zu? Ich finde, das ist auch begründungsbedürftig. Wie die Erbschaftssteuer reiche Menschen bevorzugt. Christian Lindner steht nicht allein. Die Erbschaftssteuer ist in Deutschland unbeliebt. Gerade Menschen, die nicht so viel besitzen, haben den Wunsch, auch materiell etwas an ihre Kinder weiterzugeben. Immer wieder werden die Menschen ins Feld geführt, denen es durch lebenslange Arbeit gelungen ist, ein bescheidenes Vermögen aufzubauen, etwa in Form eines kleinen Häuschens. Bei Diskussionen über die Erhöhung der Erbschaftssteuer entsteht in der Mittelschicht schnell die Sorge, dieses Häuschen müsse verkauft werden, um Steuern zu zahlen. Dabei ist vielen Menschen nicht klar, wer wie viel Erbschaftssteuer in die öffentlichen Haushalte einzahlt und wie wenig gerade die Superreichen beitragen. Kaum jemand weiß, dass die Hälfte der Deutschen überhaupt kein nennenswertes Vermögen besitzt, das sich vererben ließe, dass es großzügige Freibeträge gibt und nur eine von 13 Erbschaften überhaupt besteuert wird, hat Katharina Lobenstein für die Zeit recherchiert. Viele Erbschaften werden nicht versteuert, weil sie niedriger sind als die sogenannten Freibeträge. Eine verheiratete Person kann dem oder der Partnerin 500.000 Euro steuerfrei weitergeben. Kinder können pro Elternteil 400.000 Euro steuerfrei geschenkt oder vererbt bekommen. Sprich, wenn eine Mutter ihrem Sohn und ihrer Tochter je zur Hälfte ihr Haus vererbt, kann das 800.000 Euro wert sein. Und niemand zahlt auch nur einen Cent Erbschaftssteuer.